Warum verbietet Gott auch die Begierde nach fremdem Gut? Würde eigentlich wurscht sein, ich meine, man kann da was begehren, aber es bleibt natürlich nicht ohne Folgen inneren Begierden, innere Begehren. Gott verbietet auch die ungeordnete Begierde nach fremdem Gut, weil er will, dass wir auch innerlich gerecht sind und uns immer von ungerechten Werken fernhalten. Ja. Sagt der Christus auch, der Bergpredigt, gesagt, du sollst dich töten, das ist das fünfte Gebot, dem Wortlaut nach, aber eben wer dem anderen zürnt, Böses will, der übertritt eben auch schon das Gebot. Das ist ganz ausdrücklich. Heiliger Augustinus, andere deuten das eben, legen das aus, erklären es und sagen, wenn ich nicht dazu kommen will, dass ich den Nächsten umbringe, muss ich auch den Zorn gegen den Nächsten, gerecht oder ungerechterweise empfinden kann, abtöten, weil sonst sind wir wieder zu Mord und Totschlag kommen, wenn man seinen Zorn nicht abtötet, Zaum hält, zurückdrängt und so weiter. Und wir sollen eben auch innerlich gerecht sein. Nicht nur im Äußeren etwas äußerlich tun und bekannt geben, sondern eben auch innerlich gerecht sein. Deswegen auch die ungeordnete Begierde nach dem Gut anderer müssen wir unterdrücken. Es ist auch so, dass eben die Armen im Geiste selten unter den wirklich Armen gefunden werden. Die meisten Armen sind nicht arm, weil sie nach den Gütern dieser Welt begehren. Durchaus auch in ungeordneter Weise, das ist ein Ansatzpunkt für den Kommunismus, die Arbeitermassen, Leute, die man die Stadt verfrachtet hat und vielerlei Versprechungen der industriellen Revolution. Ja, in Wirklichkeit sind sie immer schlechter gegangen, sie haben nicht viel davon gehabt, außer dass sie schuften dürfen für die Fabriksbesitzer und so weiter. Es ist auch Gute gegeben, die sozial gehandelt haben und den Leuten gerechten Lohn und so weiter gegeben haben, aber das sind dann eher löbliche Ausnahmen als die Regel. Der Kommunismus sagt halt, na, es muss alles gerecht verteilt werden, es muss gerecht allen dasselbe. Produktionsmittel und Mittel müssen allen gehören, so ein Blödsinn ist, geht ja gar nicht. Kümmert sich keiner mehr drum. Der praktische Kommunismus in Russland und so weiter ist gezeigt, wie das nicht funktioniert. Die moralisch Unlautesten sind zu den Anführern geworden und haben sich dann, soweit es geht, so viel wie möglich unter den Nagel gerissen. Das ist alles, was dabei rauskommt, das die Gebote nicht einhält. Wie gesagt, siebte Gebot, zehnte Gebot ist eben auch wichtig. Es beruht alles auf dem Privatbesitz, auf dem Recht, dass der Einzelne was besitzen darf und auch muss zum geordneten, geregelten Leben. Die nichts besitzen im strengen Sinn, sind manche die strengsten Orden. Ja, gibt es nicht viele davon. Und die müssen die Dinge halt nur verwalten. Ja, weil die Dinge dann der Kirche gehören. Sie haben keinen Besitztitel, wenn sie das nicht wollen. Aber im praktischen Leben für die allermeisten funktioniert das nicht, müssen die Dinge eben gut geordnet sein. Und man sieht es ja auch gut geordnet bei den Landsleuten, aber ebenso, dass den Einzelnen die Dinge wirklich gehören vom Gesetz und auch von dem Gewissen der anderen und so weiter. Absolut gesprochen gehört es natürlich nichts, gehört alles dem lieben Gott.